Hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder einen Gast in meinem virtuellen Studio. Ich begrüße heute Peter. Hallo Peter. Hi. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor. Wer bist du genau? Ja, ich bin der Peter Kuhn und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fortis. Fortis ist ein Forschungsinstitut in München. Genau, und wir haben uns verabredet, um über das OZG zu sprechen. Jetzt gähnen wahrscheinlich wieder viele, aber OZG ist nicht OZG. Wir wollen einfach mal hier so einen Roundup machen, einfach mal einen Überblick geben, wie ist der aktuelle Stand, wie sieht es im OZG aus und ja, vielleicht haben wir auch noch ein paar Ideen, wie es weitergeht. Ja, es sind ja nur noch 2 Jahre bald. Ja. Bis zur berühmten Deadline 2022. Vielleicht sollte ich auf unserer Blogseite einen Countdown einbauen. Ja, relativ banaler Countdown. Ich glaube, der muss dann auf jeden Fall die Möglichkeit haben, auch rückwärts zu laufen. Genau. Nach 2022. Also wieder vorwärts, meinst du? Ja. Okay, also fangen wir mal an mit einem groben Überblick über das OZG, über das Gesetz. Ja, genau. Also OZG ist die Abkürzung für Online-Zugangsgesetz. Ich denke, die meisten, die diesen Podcast hören, werden das wissen. Aber um es einmal gesagt zu haben, wir reden über ein Gesetz, das 2017 in Kraft getreten ist und dessen Umsetzung insbesondere vom IT-Planungsrat betrieben wird. Und der wiederum besteht aus den CIOs des Bundes und der Länder. Und die haben sich da vorgenommen, dass alle, und das ist wichtig, alle Verwaltungsleistungen in Deutschland bis Ende 2022 online zur Verfügung stehen sollen. Okay, da muss ich gleich mal eingreifen. Die sollen auch online zur Verfügung stehen. Also das OZG löst jetzt nicht die ganzen analogen Sachen ab, sondern es ergänzt die analogen um den Online-Bereich. Und es gibt noch eine Hintertür. Hast du die zufällig parat oder? Naja, es gibt Leistungen, bei denen man das für unverhältnismäßig hält, aus zum Beispiel rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen, genau, die tatsächlich digital anzubieten. Diese Ausnahme gibt es. Aber es wäre jetzt nicht so, dass man das für den größten Teil der Leistungen gelten lassen würde, sondern es ist schon so, dass wir hier von einem sehr, sehr großen Teil der Verwaltungsleistungen reden. Ja, in der Tat. Also es sind 575 Leistungen, 14 Themenfelder und hinter den 575 Leistungen stehen weit über 2000 Einzelleistungen. Also das sind Leistungsbündel, 575. Sind, glaube ich, inzwischen auch fast 580 sind es, glaube ich, derzeit. Aber 575 ist eine gute Nenngröße. Ja, genau. Aber vielleicht kann man da nochmal kurz in die Geschichte blicken. Man hat irgendwann mal angefangen, tatsächlich zu zählen, wie viele Verwaltungsleistungen gibt es denn in Deutschland. Und zwar auf allen drei Ebenen, Bund, Länder und Kommunen, und kam dann auf mehrere tausend. Und da ist der sogenannte LEICA, der Leistungskatalog, entstanden. Und den hat man dann wieder genommen und hat gesagt, man kann zwar sehr bürokratisch wirklich jede einzelne Leistung in jeder Variante aufzählen, aber vielleicht macht es mehr Sinn, hier von Bündeln zu sprechen, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu bekommen. Und da sind dann anfangs 575 rausgekommen und dann hat man das nochmal ein bisschen angepasst. Inzwischen sind es ein paar wenige mehr, aber im Grunde genommen reden da alle von diesen Leistungen. Genau, und wenn wir jetzt von den Leistungen reden, dann reden wir vor allem vom sogenannten Digitalisierungsprogramm, das der IT-Planungsrat aufgesetzt hat, um das Online-Zugangsgesetz umzusetzen. Und wie du schon erwähnt hast, wird das in 14 Themenfeldern gegliedert, weil diese Themenfelder dann wiederum von unterschiedlichen Ländern und Bundesministerien übernommen werden können, federführend. Man hat sich also die Arbeit aufgeteilt und koordiniert, wie diese sehr dezentral organisierte Geschichte vom BMI, also vom Bundesinnenministerium und von der FITCO, sodass also wir hier auch organisatorisch ein relativ komplexes System haben von vielen zuständigen Playern, die miteinander zusammenarbeiten müssen. Und zusätzlich gibt es noch eine zweite Schiene, nämlich nicht nur die einzelnen Leistungen müssen umgesetzt werden, sondern man braucht dafür auch eine gewisse Infrastruktur, und das ist der sogenannte Portalverbund, der im der vor allem die Portale der Länder und des Bundes miteinander verknüpft und auch deren Nutzerkonten. Also wenn ich online eine Verwaltungsleistung abwickeln möchte als Bürgerin oder Bürger oder auch als Organisation, dann muss ich mich in der Regel erstmal authentifizieren, und oft bezahlt man dann auch noch. Also es gibt Payment-Komponenten und all diese Infrastruktur, diese technischen Portale und so weiter, die sind im Portalverbund gebündelt, und dementsprechend gibt es also zwei Schwerpunkte oder zwei Teile der OZG-Umsetzung: das Digitalisierungsprogramm mit den 575 Leistungsbündeln und den Portalverbund. Genau. Die 575 Leistungsbündel und 14 Themenfelder, da gibt es tatsächlich noch eine Ebene der Unterscheidung, wo ich immer sehr schade finde, dass die oftmals hinten runterfällt. Und zwar sind das die Lebenslagen. Die 63 sind 63 Lebenslagen, die hier identifiziert wurden. Und die sind teilweise sogar themenfeldübergreifend. Die Lebenslagen. Ja. Und ich denke, hier findet man viele, viele, viele, viele Möglichkeiten und Ansätze, das ganze Thema auch nutzerfreundlich quasi zu machen. Genau, Nutzerfreundlichkeit ist ein sehr wichtiger Aspekt. Bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes haben sich auch alle drauf committed. Und als Nutzer oder Nutzerin ist das die entscheidende Perspektive auf Verwaltung. Mir geht es ja nicht darum, ob die Leistung jetzt von dem einen Amt oder vom anderen angeboten wird, sondern ich habe typischerweise eine Lebenslage. Beispiel wäre die Geburt eines Kindes oder ein Umzug in eine neue Stadt, ein neues Dorf. Und dann sollten alle Verwaltungsleistungen, die damit irgendwie zusammenhängen, für mich möglichst einfach abwickelbar sein und nicht so wie vielleicht aktuell eher noch, dass ich mir die zusammensuchen muss und selber rausfinden muss, was dazu gehört. Genau, aber ich denke, hier kommen wir im Detail nochmal in unserem nächsten Programmpunkt. Fangen wir doch mal an mit dem Digitalisierungsprogramm. Da hast du ja ein paar Informationen auch schön zusammengesammelt. Also mein Pad bewährt sich hier im Podcast. Magst du dazu was sagen? Ja, das Digitalisierungsprogramm betrifft jetzt also die Umsetzung der Verwaltungsleistungen, Online-Zugang von diesen Verwaltungsleistungen. Und wie wir schon gesagt haben, gibt es da 14 Themenfelder. Ein Themenfeld ist beispielsweise Arbeit und Ruhestand. Und in diesen Themenfeldern gibt es dann entsprechend Leistungsbündel, also die Leistungen, von denen wir vorher gesprochen haben, und die werden umgesetzt. Jetzt ist die Frage, wie weit sind wir denn dabei bei der Umsetzung? Wie weit ist Deutschland bei der Umsetzung von all diesen Leistungsbündeln in den Themenfeldern? Und um diese Frage zu beantworten, beziehe ich mich jetzt auf Informationen, die man online finden kann, nämlich auf der Informationsplattform vom OZG, von der OZG-Umsetzung. Und da muss man sich zwar registrieren, aber sie ist öffentlich zugänglich. Man kann also, wenn man interessiert ist, sich da reinklicken und all diese Infos finden. Genau. Und wenn man da mal reinklickt, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Da steht nämlich, dass aktuell 46 von 579 Leistungen, OZG-Leistungen, den Reifegrad 3 haben. Und der Reifegrad 3 ist OZG-konform, reicht also, um das Gesetz zu erfüllen. Okay, ich mache nochmal einen kleinen Schritt zurück. Den Link zur Informationsplattform, den findet ihr selbstverständlich bei uns in den Shownotes, und ich empfehle tatsächlich, dass man sich hier mal registriert und sich das anschaut. Vielleicht muss man doch ein gewisser Nerd sein, um sich hier im Detail durchzufuchsen, aber ich denke, Verwaltungsmitarbeiter werden das Ganze verstehen. Genau, und vielleicht sollten wir auch noch kurz erklären, was das jetzt bedeutet, Reifegrad 3. Genau, es das berühmte Reifegradmodell. Ja, es gibt fünf Reifegrade von 0 bis 4. Genau. Und die haben eben unterschiedliche Definitionen. Und der Reifegrad 3, oder möchtest du sagen? Ja, also es gibt, wie du schon sagst, fünf Reifegradstufen und die basieren tatsächlich auf einem Modell der EU-Kommission. Und zwar dem Modell zur Messung der Online-Verfügbarkeit von Verwaltungsleistungen in der EU. Also das ist jetzt keine Erfindung Deutschlands, sondern es ist tatsächlich von der EU so ausgedacht. Aber unsere Reifegrade, die basieren da drauf. Ich werde hierzu auch in den Shownotes ein paar Bildchen mit zeigen. Fangen wir mal an mit dem Reifegrad 0 oder Stufe 0. Das heißt total offline. Davon sprechen wir hier erstmal gar nicht. Dann gibt es die Stufe 2. Das heißt Information. Das heißt, zu einem Online-Antrag gibt es online, oder zu einem Antrag gibt es online Informationen, wo ich mir anschauen kann, was ich denn alles für Unterlagen beibringen muss und wie der Antrag vielleicht ausschaut. Stufe 2 heißt Formularassistent. Das heißt, online wird mir geholfen, ein PDF auszufüllen, was ich dann ausdrucke und entweder mit ins Amt nehme oder ins Amt schicke. Und jetzt, Peter, jetzt ich überlasse dir die beiden oberen Stufen, Stufe 3 und 4. Du hast das Vergnügen. Danke, ich habe die Definitionen auch hier irgendwo offen. Aber 3 bedeutet jedenfalls, dass ich den Antrag online stellen kann. Und 4 bedeutet, dass ich die komplette Leistung online abwickeln kann. Das ist die kurze Version. Du kannst gerne die etwas präzisere Variante noch ergänzen. Also Stufe 3 ist tatsächlich die Online-Leistung. Also ich kann den Antrag online stellen und der geht auch direkt online zur entsprechenden Behörde und kann dort im Idealfall digital weiterverarbeitet werden, aber das ist erstmal jetzt nicht Inhalt der Stufe 3, sondern es wird erstmal digital an die Behörde übermittelt. Kommt vielleicht später nochmal drauf, das kann durchaus auch heißen, dass ein digitales PDF rübergeht an die Behörde, was dann die Behörde weiter bearbeitet. Und Stufe 4 ist, da kommt jetzt ein neuer Begriff dazu, Once-Only-Prinzip. Das heißt, ich stelle nur einen einzigen Antrag und während der Antragstellung wird zum Beispiel in verschiedenen Registern die Information geholt, die ich für den Antrag brauche. Also Beispiel Elterngeld ist jetzt gerade online gegangen. Hier werden für die Beantragung des Elterngeldes Informationen zur Geburtsurkunde, Meldebescheinigungen und Ähnliches der Eltern und Verdienstbescheinigungen und so weiter benötigt und die werden in dem Once-Only-Prinzip, also im Reifegrad 4, automatisch in den Registern abgeholt und in den Antrag dann eingebracht. Das heißt, ich habe nur noch tatsächlich ein einziges Mal den Antrag zu stellen und nicht 3 oder 4 Anträge zu stellen, um erstmal die Unterlagen zu bekommen. Ja, das ist schon mal ein guter Punkt für später auch. Das OZG ist nicht das Ende der Fahnenstange und auch nach 2022 wird die Digitalisierung der Verwaltung weitergehen, weil Reifegrad 3 bedeutet nicht unbedingt, dass es schon besonders nutzerfreundlich wäre. Und auch über Reifegrad 4 kann man sich Dinge vorstellen. Damit beschäftigen wir uns eher in der Forschung aktuell noch, aber es ist sicherlich langfristig auch denkbar, dass gewisse Leistungen komplett ohne Antrag funktionieren können. Mein Steckenpferd, proaktives E-Government. Also warum muss denn jemand überhaupt noch einen Antrag stellen, wenn die Behörde doch sowieso weiß, was zu tun ist? Ja, können wir gerne mal eine Sonderepisode zu dem Thema. Da machen wir mal eine Sonderepisode, aber die wird sehr nerdig, glaube ich. Okay, das ist aber was Positives, richtig? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, vielleicht sollte man jetzt aber sagen, was das in der Praxis bedeutet, weil wir würden ja jetzt annehmen, Reifegrad 3, wir haben gehört, 46 Leistungen von 579 haben aktuell in dieser Plattform den Reifegrad 3. Was bedeutet das denn tatsächlich? Und da ist es nicht so, dass man unbedingt diese Leistungen schon überall in Deutschland nutzen können muss, sondern das bedeutet zunächst mal ganz bürokratisch, dass gewisse Ergebnisse in Arbeitsgruppen erarbeitet wurden, nämlich die sogenannten FIM-Artefakte, also föderales Informationsmanagement. Da geht es um die Modellierung von Prozessen und von Datenschemata und auch die Leistungsbeschreibung. Dann die OZG-Artefakte, die wiederum auch Daten und Prozesse modellieren. Ein Click-Dummy, also eine Möglichkeit, sich mal durch eine Oberfläche durchzuklicken, wie das als Nutzer oder Nutzerin aussieht, wenn man diese Leistung online benutzt. Und eine Referenzimplementierung. Und da wird es interessant, weil Referenzimplementierung heißt echte Software, echter Code, den man tatsächlich nutzen kann. Diese Referenz oder das Referenz in diesem Wort bedeutet aber, dass es noch nicht bedeutet, dass diese Implementierung auch schon überall läuft und betrieben wird, vor allem nicht für alle Bundesländer. Und dann gibt es noch das Nachnutzungskonzept, also die Frage, wie soll diese Referenzimplementierung denn jetzt allen zur Verfügung gestellt werden. Genau, kommen wir vielleicht nochmal zu der Referenzimplementierung und dann nochmal zum Nachnutzungskonzept, weil ich halte gerade das Nachnutzungskonzept für ziemlich interessant. Aber Referenzimplementierung heißt ja in dem Fall, es ist einmal in der Praxis verfügbar und einmal für eine Behörde vollkommen durchspielbar. Also es gibt, zufällig bin ich bei dem Thema Ein- und Auswanderung so ein bisschen involviert. Da gibt es tatsächlich für zwei Prozesse in zwei Landratsämtern vollständig produktive Referenzimplementierung, wo man jetzt sich einfach nochmal, man könnte es eigentlich auch Pilotimplementierung nennen, wo man pilotenhaft sich Informationen einholt, wie das funktioniert, ob das auch tatsächlich so läuft, wie man sich das vorstellt, sowohl im Front- als auch im Backend-Bereich. Und das sind die Referenzimplementierungen. Aber das heißt, wir haben hier einen Reifegrad 3 und es ist aber tatsächlich nur in zwei Landratsämtern bundesweit verfügbar. Noch lange nicht bundesweit ausgerollt. Ja, und leider kann man diese Infos auch auf der Plattform nicht immer finden. In der Theorie sollte für eine existierende Referenzimplementierung immer ein Link in der Plattform zur Verfügung stehen. Aber es gibt viele Leistungen, die aktuell schon den Reifegrad 3 haben, wo aber die entsprechenden Unterlagen und Links noch nicht zur Verfügung stehen. Also auch die anderen Ergebnisse, die da eigentlich rauskommen sollen oder müssten, wenn schon da existieren müssten, wenn es Reifegrad 3 ist, sind leider nicht online verfügbar, was es dann noch schwerer macht zu beurteilen, wie weit ist diese Leistung denn jetzt schon wirklich trotz Reifegrad 3. Genau, vielleicht sagen wir hier auch nochmal ganz deutlich, wer denn für die Pflege dieses Kataloges zuständig ist oder für die Informationsplattform. Und zwar sind das immer die Redaktionen der Themenfeldführer. Also jeder Themenfeldführer hat eine Redaktion oder sollte eine Redaktion haben, die in diesen Katalog dann die Ergebnisse der Labs und der Arbeiten eintragen. Aber wir wollten ja noch kurz über das Thema Nachnutzungskonzepte sprechen. Das finde ich ein super spannendes Thema. Peter, wir haben jetzt schon mehrmals miteinander gesprochen und du weißt, mein Herz schlägt für Open Source. Und zum Glück ist uns hier auch unser Bundes-CIO, der Herr Richter, entgegengekommen und hat deutlich in seinem 7-Punkte-Plan gesagt, dass er Open-Source-Software hier sehen möchte und sehen möchte, dass OZG mit Open-Source umgesetzt wird. Aber letztendlich gibt es für die Nachnutzung ja auch verschiedenste Modelle, verschiedenste Nachnutzungsmodelle. Ja. Da gibt es eine berühmte Matrix mit zwei Dimensionen. Und zwar der Dimension Entwicklung und der Dimension Betrieb. Also das Stück Software, was am Ende rauskommt, kann unterschiedlich entwickelt werden und es kann unterschiedlich betrieben werden. Bei der Entwicklung ist die Frage, macht das einer für alle und das wird dann geteilt oder machen es mehrere parallel dezentral. Und dasselbe ist auch wieder beim Betrieb. Die Möglichkeit, es könnten alle parallel dasselbe Stück Software betreiben oder es könnte ein Player zentral für alle dieses Stück Software betreiben. Genau, das Bild von dieser Matrix, das werde ich auch in die Shownotes mit reinhängen. die hohe Kunst ist natürlich das Thema, das Modell einer für alle. Das wird auch von unserem Bundes-CIO bevorzugt. Das ist dieses EFA-Prinzip, wie man es abkürzt, EFA. Hier wird tatsächlich von einem Land entwickelt oder von dem Themenfeldführer entwickelt und auch betrieben in einem Rechenzentrum, und alle anderen Bundesländer, Behörden können diesen Dienst dort nutzen und dann darauf verlinken, es in ihre eigenen Seiten einbauen oder ähnliches. Das ist natürlich, wenn wir ehrlich sind, die Königsdisziplin. Da würde ich gerne widersprechen. Okay. Aus meiner Sicht ist es nicht zwingend die beste Variante. Es scheint die effizienteste zu sein, weil eben der Aufwand an einer zentralen Stelle liegt, und wenn die Aufteilung entsprechend so ist, dass alle Themenfelder verteilt sind und dementsprechend jeder und jede was für die anderen macht, dann ist das zwar praktisch, aber es hat auch Nachteile, wenn das zentral betrieben wird. Und ein Begriff, der da wichtig ist und aktuell auch sehr heiß diskutiert wird, ist Souveränität, also die digitale Souveränität. Wenn man jetzt mal sowas Wichtiges nimmt wie Einmaler Meldedaten, dann war früher die Regelung, oder hat man das früher so gemacht, dass man in jedem Rathaus ein Buch stehen hatte, und in dieses Buch wurde eingetragen, wer in diesem Ort wohnt oder in dieser Stadt. Und Entschuldigung. Und dann war auch klar, es gibt nur genau diese eine Quelle, es gibt dieses Buch, und wenn in dem Buch was drinsteht, dann ist es auch so. Wenn jetzt diese Einwohnermeldedaten zentral verarbeitet werden, an einer zentralen Stelle gespeichert werden, und Einwohnermeldedaten ist tatsächlich was auch schon digitalisiert wurde, dann bedeutet das, dass die Daten nicht mehr im Rathaus im Zweifel liegen oder liegen würden bei diesem Modell, sondern an einer anderen Stelle. Und wenn jetzt das Rathaus, also nehmen wir mal an, die Bürgermeisterin sicher wissen möchte, wer wohnt denn jetzt hier, wohnt diese Person hier, dann ist sie im Zweifel nicht souverän, weil sie ist ja auf das IT-System, auf diese zentral gespeicherte Information angewiesen und kann das nicht dadurch lösen, dass sie bei sich im Rathaus ein Buch aus dem Regal zieht. Mir ist schon klar, dass es auch da wieder technische Möglichkeiten gibt, aber das sollte man meiner Meinung nach im Kopf behalten, dass zentrale Lösungen gerade auf kommunaler Ebene bedeuten, dass man noch weniger die Kontrolle darüber hat, wo die Daten liegen. Ja, da gebe ich dir recht, aber nur ein Stück weit. Jetzt gleich eine Ankündigung zur Souveränität, digitale Souveränität, gibt es demnächst auch eine Podcast-Folge. Aber das, was du sagst, und wir das Ganze mal ins Digitale übersetzen, dann steht da dort kein Buch im Rathaus, sondern da steht irgendwo ein Server, wo die Daten drauf gespeichert sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass in jeder Kommune, und wir sitzen hier in Bayern, wir haben in Bayern ziemlich viele Kommunen und auch tatsächlich auch sehr kleine Kommunen oder generell auch sehr kleine Verwaltungseinheiten, wenn die den ganzen IT-Kram vorhalten und betreiben müssten, hätten wir hier, ich würde es einfach ganz deutlich Steuerverschwendung nennen, weil wir hier einzelne Installationen haben müssten, einzelne Hardware dastehen haben müssten, einzelne Sicherheitsmaßnahmen, die müssten teilweise sich BSI zertifizieren lassen, also Serverräume bauen und ähnliches. Das halte ich für Steuerverschwendung. Das ist tatsächlich in einem föderalen Staat zwar sollte das möglich sein, aber es ist nicht immer alles sinnvoll, was möglich ist. Kann man so sehen. Und zwar auch deshalb, weil selbst wenn jedes Rathaus einen Server und entsprechende Hardware im eigenen Keller hat, heißt es nicht unbedingt, dass das entsprechende Personal im Rathaus auch das Know-how hat, mit diesem Server umzugehen und dann dafür zu sorgen, dass die Daten, dass sie immer Zugriff auf diese Daten haben. In der Praxis sind natürlich schon heute ganz viele Behörden und Ämter von technischen Dienstleistern abhängig, die am Ende die 1 und Nullen auf irgendwelche Festplatten schreiben. Ich möchte also nicht sagen, dass es zwangsläufig besser wird, schlechter wird, wenn es zentral läuft, gerade in der Veränderung zu aktuell. Aber in einer idealen Welt, und immerhin reden wir hier von hoheitlichen Aufgaben in der Regel, in einer idealen Welt wäre es doch schön, wenn, wie früher auch, wirklich die Souveränität über die eigenen Daten und Prozesse in jedem Amt und in jeder Behörde selbst bleiben würde. Und jetzt kommt's, technisch gibt es durchaus diese Möglichkeiten, ja, Menschen zu befähigen, auch ohne tiefes technisches Know-how die Kontrolle zu behalten. Aber die Lösungen, die aktuell gebaut werden, haben das vielleicht noch nicht so stark im Fokus. Okay, was wäre dann deine bevorzugte Nachnutzungsmöglichkeit oder dein Nachnutzungsmodell, was du bevorzugen würdest? Naja, da kommt jetzt die Dimension rein, die du schon angesprochen hast, die aber bei dieser Matrix zunächst mal nicht zwangsläufig mit ins Spiel kommt, nämlich Open Source. Man kann diese sogenannte EVA-Variante machen, nämlich zentral entwickeln und betreiben, ohne dass der Source Code, also der Code von dem Stück Software öffentlich zugänglich ist, also proprietär bleibt. Und damit nehme ich auch allen, die das vielleicht dezentral betreiben wollen würden, die Möglichkeit, das dezentral zu betreiben. Sie sind angewiesen, diesen proprietären Dienst zu nutzen. Wenn man eine Mischform machen würde, nämlich den Open Source Code zu veröffentlichen und trotzdem als Serviceleistung einen zentralen Betrieb anbietet, dann hat jede Behörde die Möglichkeit, die Wahl, sich entweder dieser zentralen Dienstleistung zu bedienen und dort betreiben zu lassen oder es selbst zu betreiben. Das wäre aus meiner Sicht deutlich souveräner als die proprietäre Variante. Mhm. Bin ich vollkommen bei dir. Also ich habe nichts zu widersprechen. Also ich finde das tatsächlich auch so sinnvoller. Genau, deswegen würde ich bei dieser sogenannten Nachnutzung, was ich ein bisschen schwer verständliches Wort finde, weil es geht ja nicht um danach, dass man es irgendwann nach etwas nutzt, sondern es geht einfach um das Teilen von Lösungen. Wenn man diese Nachnutzungsdiskussion führt, dann kann man eben einmal die zwei Dimensionen aufmachen, die wir diskutiert haben. Man sollte aber auf jeden Fall noch die dritte Dimension Open Source mit dazu nehmen. Also ich kann berichten aus den Entwicklungen des OZGs oder der ganzen OZG-Umsetzung, da stand ja noch nicht von vornherein fest, wie wir es jetzt tatsächlich alle machen, sondern das Thema Nachnutzbarkeit hat sich ja entwickelt. Diese Matrix ist auch entwickelt worden. Und ursprünglich war das Nachnutzungsmodell in den Laboren entstehen die sogenannten FIM-Artefakte. Vielleicht gehen wir dann gleich nochmal auf FIM ein. Und diese FIM-Artefakte sind rechtssicher und sauber durchgeplant von Ende zu Ende, inklusive der Referenzimplementierung und inklusive der Vorschläge für Frontends und ähnliches mit Clickdummies und allem drum und dran. Und dann war es anfangs so gedacht, dass dann die Hersteller loslegen können und einfach die FIM-Artefakte nehmen und daraus Anwendungen bauen. Ich finde, es hat sich schon wesentlich weiterentwickelt und in eine wesentlich sinnvollere Richtung entwickelt, weil teure Labore, um hinterher nur ein paar FIM-Artefakte zu haben, das lohnt sich nicht. Ja, und auch Open Source ist aktuell in der Diskussion hoch im Kurs und zwar durchaus auch von entscheidenden Stellen. Dementsprechend bin ich da auch nicht extrem skeptisch, aber Stand heute ist mir keine Lösung, kein Online-Dienst bekannt, der Open Source wäre, was sicherlich daran liegt, dass es da zu viele gibt oder dass es nicht diese zentrale Stelle gibt, wo man das nachschauen kann. Auch die Informationsplattform gibt es nicht her, aber nehme ich jetzt mal als Indiz, dass es noch nicht so stark Verbreitung gefunden hat. So, wir hatten jetzt FIM mehrfach angesprochen. Wir haben die Reife gerade gehabt, wir haben die Nachnutzung gehabt, wir haben FIM-Artefakte angesprochen, beziehungsweise FIM. Du hattest vorhin schon mal gesagt, das ist das föderale Informationsmanagement. Magst du da näher drauf eingehen? Ja, kann ich machen. FIM ist eigentlich noch ein bisschen älter als jetzt hier die ganzen OZG-Umsetzungsthemen-Plattforms-Geschichten und war der Versuch, dass man stärker standardisiert. Und Standardisierung hat einfach den Vorteil, dass man besser miteinander sprechen kann und das, was man jetzt hier gemeinschaftlich tun möchte, auch besser austauschen kann. Und da hat man dann sich eine Methode überlegt, also FIM ist eigentlich die Methode, wie man zu diesen standardisierten Sachen kommt, und hat drei Bausteine definiert, nämlich einmal die Leistungsbeschreibung, dann die Datenfelder und dann die Prozesse, und die beziehen sich jeweils auf eine konkrete Leistung. Das heißt, wenn man von FIM spricht, dann spricht man oft von diesen drei Bausteinen: die Beschreibung einer Leistung, das ist einfach ein Stück Text. Dann die Datenfelder, das ist ein XML, also ein maschinenlesbares Format, wo definiert wird, welche Informationen, welche Daten werden beim Beantragen dieser Leistung übertragen oder welche Daten sind notwendig, um diese Leistung zu beantragen. Und dann eine Prozessmodellierung, auch wieder maschinenlesbar, in dem Fall in einer etwas abgeänderten oder abgespeckten Variante von BPMN. Genau, also für den reinen Online-Dienst oder die Online-Darstellung ist dieses X-Datenfelder, dieses Format enorm wichtig. Und es gibt hier eine tolle Übersicht, die werde ich auch als Bild in den Shownotes mit reinmachen, weil dann sieht man, wie FIM tatsächlich aufgebaut ist, weil hier genau diese drei Felder unbedingt zusammenarbeiten. Und ich finde es gut, dass wir sowas geschafft haben in Deutschland, sowas erstmal zu definieren. Ja, gut, jetzt vielleicht noch auch hier zur Ergänzung. Erstens kann man das alles wiederum online finden. Es gibt das sogenannte FIM-Portal, das, soweit ich weiß, auch bald irgendwie überführt wird in diese OZG-Geschichten. Aber im FIM-Portal kann man sich auch wieder anmelden und findet dann dort diese Bausteine für Leistungen, bei denen sie schon vorhanden sind. Auch hier ist noch relativ wenig bisher drin. Also es gibt noch sehr viele Leistungen, wo diese Bausteine nicht existieren. Und das liegt vor allem daran, dass die FIM-Bausteine extrem juristisch gebaut werden. Man orientiert sich hier streng am Gesetz und an dem, was das Gesetz möchte und vorschreibt, und leitet aus dem Gesetz ab, welche Datenfelder das dann braucht und welchen Prozess es braucht. Und wenn es um juristische Fragen geht, dann muss am Ende auch immer jemand drüber schauen und sagen, das stimmt so. Da gibt es dann Prozesse, wo erst die Länder und dann der Bund auch nochmal drüber schauen und das alles genehmigen müssen oder ihren Stempel draufsetzen müssen. Es gibt irgendwelche Silber- und Goldstandards. Und dieser Prozess ist extrem aufwendig, was bedeutet, dass selbst wenn es schon viele Modellierungen gibt, schon viele Datenfelder, Prozesse und so weiter, dass die aktuell noch nicht online zur Verfügung stehen, weil sie noch nicht den Stempel haben. Genau, das große Ziel ist hier, dass das direkt mit der Gesetzgebung auch passieren soll. Da sollen diese FIM-Artefakte direkt mit hinten rauspurzeln. Da sind wir aber noch ein Stück weit weg von. Ja, und auch hier kann man hinterfragen, ob das dann so streng methodisch die schnellste Variante ist. Man hätte ja auch eine Variante wählen können, wo die vorhandenen Formulare einfach mal modelliert werden und man die in einem online verfügbaren Repository reinstellt, und dann können Change Requests gemacht werden, und es kann vielleicht sogar die Zivilgesellschaft daran arbeiten, also alle Menschen in Deutschland, diese Bausteine zu entwickeln und Qualität zu sichern. Man hat sich aber für eine Variante entschieden, die ja wahrscheinlich sehr typisch Verwaltung ist, nämlich man hat Arbeitskreise gegründet und Genehmigungsprozesse definiert. Deswegen dauert es länger. Aber man kann natürlich behaupten, dass wenn am Ende der Goldstandard drauf ist, dass es dann auch juristisch nied- und nagelfest ist. Genau, aber wir haben ja auch noch nach 2022 ein bisschen was zu tun und vielleicht wäre das einer der nächsten Schritte. Vielleicht. Gut, vielleicht nochmal zur Informationsplattform für die OZG-Umsetzung. Wir haben ja dabei angefangen, dass 46 von 579 Leistungsbündel aktuell den Reifegrad 3 haben. Da kann man jetzt sagen, immerhin signifikant. Und wir haben ja noch 2 Jahre. Da muss man aber gewisse Einschränkungen machen. Zunächst mal sind zwar 46 von 579 mit Reifegrad 3 deklariert, aber es sind nicht alle Ergebnisse, die dazu gehören würden, zum Beispiel die Referenzimplementierung oder das Nachnutzungskonzept online verfügbar. Und dementsprechend ist es nicht so gut nachvollziehbar, warum diese Leistungen denn jetzt tatsächlich schon den Reifegrad 3 haben. Da wäre es eigentlich gut, wenn die Vollständigkeit möglichst schnell hergestellt werden würde, dass also alle Ergebnisse online sind und man könnte es sogar umdrehen und sagen, der Reifegrad darf erst deklariert werden, wenn auch die Ergebnisse online sind. Da weiß ich, dass die FITCO und das BMI hinterher sind, die Themenfelder zu ermahnen, ihre Ergebnisse hochzuladen. Aber man muss sehen, dass zum Beispiel bei der FITCO deutlich, deutlich weniger Menschen arbeiten, als eigentlich vorgesehen waren, weil die Stellen nicht besetzt werden können oder noch nicht besetzt sind. Und dementsprechend ist es, glaube ich, relativ schwierig, da hinterher zu sein und all diese Ergebnisse zu beschaffen. Die zweite Einschränkung, die man machen muss, haben wir schon angedeutet, die ist aber sehr wichtig. Ein Leistungsbündel bekommt bereits den Reifegrad, wenn eine der Leistungen in diesem Bündel den Reifegrad erreicht hat. Und wir reden jetzt hier beispielsweise von einer Leistung wie Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung, dem Taxischein. Und da gibt es einfach unterschiedliche Varianten. Man kann Fahrgastbeförderung für PKWs beantragen, für Busse, für Krankenfahrten und so weiter. Und wenn jetzt nur eine dieser Varianten schon eine Referenzimplementierung hätte, dann würde schon der komplette Leistungsbündel den Reifegrad 3 bekommen. Und dementsprechend sind von den 46 Leistungen, reden wir da im mindestens von 46 Leistungen, aber vielleicht ein paar hundert von Tausenden und dementsprechend von nochmal weniger, als es auf den ersten Blick aussieht. Da habe ich gleich mal noch eine Frage, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Leistungen, die es bereits gibt? Also es gibt ja tatsächlich bundesweit schon einiges an Online-Diensten, die tatsächlich auch Ende zu Ende funktionieren, auch Reifegrad 3 fähig wären, die aber jetzt nicht im Rahmen des OZGs umgesetzt werden. Zählen die da eigentlich auch mit rein? Das weiß ich auch nicht. Wobei, wenn sie nicht im Rahmen des OZGs umgesetzt werden, würde ich vermuten, nein. Was wäre das beispielsweise? Oder zum Beispiel das Thema Führerschein beantragen, das Thema IKFZ, generell das ganze Thema Kfz, da sind ganz, ganz viele Leistungen schon online verfügbar, ganz viele Leistungen zum Thema Einwohnerwesen oder Personenstandswesen gibt es tatsächlich schon online. Ich habe natürlich bei der AKDB da einen tiefen Einblick, ich weiß, was wir da mal haben, aber auch unser Mitbewerb, die HSH zum Beispiel hat ganz viel, auch die Dataport bietet schon ganz viele Sachen an, schon seit Jahren, die jetzt nicht unbedingt was mit dem OZG zu tun haben. Ich befürchte, es steht da nicht mit drin. Ich habe gerade nachgeguckt. Führerschein ist eine OZG-Leistung im Themenfeld Mobilität und Reisen, hat hohe Priorität und den Reifegrad 3. Und bei den Ergebnissen ist hier hochgeladen, ein OZG-Referenzprozess, ein OZG-Referenzdatenschema und ein Click-Dummy. Also scheinbar wurde der Führerschein hier auch nochmal ganz normal als Leistung behandelt und ist durch die entsprechenden Labore gegangen. Das heißt, es gibt hier eine Referenzimplementierung, obwohl wahrscheinlich hier schon 10 verschiedene Lösungen im Markt sind. Ja. Das ist auch der Punkt, den ich bei FIM schon angesprochen habe. Es wurden jetzt nochmal ganz viele Datenschemata modelliert, obwohl die eigentliche Modellierung in Form von ausdruckbaren Formularen ja schon seit Jahrzehnten oder teilweise seit Jahrhunderten existiert. Man hat sich hier also nochmal den Aufwand gemacht, Dinge zu modellieren, die in ja nicht ganz so formaler Form, aber die grundsätzlich schon existiert haben. Und das ist halt ein sehr formales Vorgehen. Man kann sich darüber unterhalten, ob das wirklich die effizienteste und die beste Variante war, aber so hat man sich entschieden. Ja, es ist schade, dass man vorher keine tiefgehende Markterkundung gemacht hat und dass man im Prinzip alles neu macht und nicht auf sich Bestand nimmt und den weiterentwickelt oder ähnliches. Also das ist tatsächlich schade. Ja. Okay. Also es ist bei da ist die Frage, was das dann für Lösungen sind. Also wir haben gerade schon über Nachnutzung gesprochen. Es gibt natürlich schon viele Online-Dienste, aber die sind vielleicht nicht unbedingt nachnutzbar, gerade wenn sie sehr fest mit dem Fachverfahren verknüpft sind, wenn das sogar ein Monolith ist, dann macht es vielleicht Sinn, das nochmal neu aufzurollen. Aber da kenne ich jetzt, wie gesagt, die Details nicht. Vielleicht hat man ja hier das einfach nochmal pro forma gemacht, aber mit relativ wenig Aufwand. Es gibt ja auch diese ganzen Nutzergeschichten, wo ja eigentlich alles nutzerfreundlich werden soll. Vielleicht hat man das hier auch ausgelassen und gesagt, es gibt ja da schon bewährte Lösungen. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass der Freistaat Bayern eine Markterkundung gemacht hat. Zu den ganzen OZG-Themen, allerdings bayernweit und nicht bundesweit. Also ja, wäre schön gewesen, wenn das bundesweit auch stattgefunden hätte, weil in meiner Meinung nach kann man vorhandene Dinge mit dem vielen Geld, was jetzt gerade vorhanden ist, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, günstiger umbauen in so offene Lösungen, anstatt das Ganze neu zu machen. Ja, da wären wir beim Thema Transparenz nochmal. Man könnte ja auch auf der OZG-Plattform solche Informationen aufnehmen und sagen, das ist die Leistung, dafür gibt es auf dem Markt schon folgende Lösungen. Aber die Plattform, habe ich ja schon versucht, ein bisschen zu argumentieren, hat einfach noch Verbesserungsbedarf. Ein weiterer Punkt, den ich da sehe, ist, dass manche Daten nicht explizit vorhanden sind, also welche Ergebnisse sich jetzt auf welche konkrete Leistung in dem Bündel beziehen, ist nicht, muss man rausfinden und ist jetzt nicht direkt erkenntlich. Und da wäre es eigentlich cool, wenn die dahinterliegenden Daten, weil das ist ja auch nur eine Visualisierung, verfügbar wären. Es gibt einen Dump, also eine Kopie der Datenbank vom Oktober. Die habe ich mir auch mal angeguckt. Da kann man durchaus Analysen machen, aber die ist auf Leistungsebene und nicht auf Leistungsbündelebene. Das heißt, es fehlen gewisse Verknüpfungen und es ist nicht alles, was in der Plattform angezeigt wird, da nachvollziehbar. Genau. Okay, gehen wir mal weiter in unserem Programm. Reifegrad haben wir angesprochen, Transparenz haben wir jetzt auch schon mehrfach besprochen oder magst du dazu noch was sagen? Maschinenlesbare Ergebnisse, müssen wir glaube ich nicht weiter ausführen. Also das ist maschinenlesbar, nicht aktuell und es ist wünschenswert, dass mehr drinsteht. Ja, also zum Thema Transparenz kann man vielleicht nochmal allgemein sagen, dass das zwar schon deutlich besser geworden ist, also dass es diese Informationsplattformen gibt, ist jetzt auch nicht komplett selbstverständlich, zumindest wenn man weiß, wie in den Jahren davor mit Informationen umgegangen ist. Und auch heute entsteht noch vieles sehr lange im Hintergrund, bevor es dann durch Unterlagen des IT-Planungsrates vielleicht irgendwann das Licht der Öffentlichkeit erreicht. Und da stellt sich für mich einfach die grundsätzliche Frage, warum das nicht noch öffentlicher stattfindet. Weil wenn es nicht die öffentliche Verwaltung und damit ja, wenn man so möchte, das Betriebssystem unseres Staates, wenn nicht die öffentliche Verwaltung öffentlich entwickelt und gestaltet wird, was denn sonst? Und ich sehe eigentlich bis auf sicherheitsrelevante Geschichten, wobei das da oft auch besser ist, wenn man es offen macht, sehe ich nicht, warum das nicht deutlich, deutlich öffentlicher und transparenter stattfinden sollte. Naja, letztendlich geht es ja hier um Beantragungsprozesse. Da ist erstmal noch nichts Sicherheitsrelevantes. Weil ja, und wie gesagt, bei Sicherheit, Open-Source-Software ist, kann man gut argumentieren, dass sie deutlich sicherer ist, weil dann eben Schwachstellen entdeckt werden können. Und wenn man nur 3 Leute hat, die diesen Programmiercode jemals gesehen haben, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass was nicht entdeckt wird. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Wir hatten das Thema Portalverbund am Anfang angesprochen. Wie sieht es denn da aus? Was ist denn das genau und was kann man sich darunter vorstellen? Genau, also der Portalverbund ist die zweite Komponente der OZG-Umsetzung und es ist die Infrastruktur. Wenn man mal einen Vergleich zieht, den ich auch vor kurzem schon mal in einem Workshop gezogen habe, dann ist der Portalverbund sowas wie die Brücke und das, was wir gerade schon diskutiert haben, das Digitalisierungsprogramm, sind die Fahrzeuge, die Fahrräder und E-Scooter, mit denen man über die Brücke drüber fährt. Also die Brücke ist die Voraussetzung, dass die Infrastruktur dies braucht und da ist es so, dass sehr wenige Informationen öffentlich zugänglich sind. Es ist klar, dass es in den Ländern Portale gibt, also Webseiten, wo man diese Leistungen findet und suchen kann. Der Bund hat auch schon ein Portal, es ist aber noch im Beta-Modus, also noch nicht komplett fertig. Es gibt Nutzerkonten der einzelnen Länder und auch der Bund bekommt ein Nutzerkonto. Und da geht es vor allem um die Frage der Interoperabilität, also dass man sich mit dem Nutzerkonto von einem Land auch im Portal von einem anderen Land anmelden kann. Es gibt eine Karte der Schnittstellen, also eine Darstellung, wie diese Komponentenportale, es gibt noch Postkörbe und andere Komponenten, wie die miteinander zusammenarbeiten sollen. Aber es ist nicht viel über die technischen Details bekannt. Also ich könnte tatsächlich keine vollständige Liste aller Portale oder aller Nutzerkonten erstellen, die es in Deutschland gibt im Einsatz, weil diese Information extrem schwer rauszufinden ist. Obwohl man ja durchaus sagen muss, dass das ganze Thema Portalverbund ja schon ein ganz alter Hut ist. Wenn ich mir hier anschaue, dass der IT-Planungsrat im Oktober 16 die architektonischen Grundprinzipien dazu beschlossen haben, da ist es tatsächlich, kommen wir wieder auf das Thema Transparenz, verwunderlich, dass es hier so wenig bekannt ist davon. Oder öffentlich genau. Ist. Was nicht heißt, dass im Hintergrund nicht massiv daran gearbeitet wird, das will ich damit gar nicht in Zweifel ziehen. Ich will nur sagen, wenn man sich über den Zustand oder den aktuellen Stand des Online-Zugangsgesetzes und seiner Umsetzung unterhalten möchte, und das tun wir ja heute, und wenn man schauen möchte, wo stehen wir denn und reicht es denn mit den 2 Jahren, die noch übrig sind, dann ist es schwer zu beurteilen, weil einfach gewisse Informationen nicht zur Verfügung stehen. Genau, also ich habe momentan das Gefühl, dass die meiste Arbeit und die meiste Aufmerksamkeit tatsächlich bei den Themenfeldern liegt aktuell und das Thema Portalverbund und da kommt noch ein Thema dazu, interoperable Nutzerkonten oder Servicekonten, da wird gerade nicht so viel Augenmerk drauf gelegt. Außer bei dem Thema Unternehmenskonto, da wird ja gerade Elster ganz stark ins Spiel gebracht und es soll ein bundesweit einheitliches Unternehmenskonto auf Elster-Basis geben. Ja, es tut sich durchaus was bei diesem Thema. Aber wie du schon gesagt hast, geht es da in der Diskussion viel um einzelne Komponenten. Und mir persönlich geht es zu wenig um die Schnittstellen, weil am Ende ist es nicht so sinnvoll, erstmal viele Komponenten zu bauen und nachträglich zu schauen, wie die miteinander reden können und wie man dann die berühmte Interoperabilität hinbekommt. Das wäre, um wieder den Vergleich zu ziehen, als würden erstmal alle eine Brücke bauen und dann würde man noch zwischen den Brücken irgendwelche Wege bauen, damit man von einer Brücke zur nächsten kommt. es wäre aus meiner Sicht viel sinnvoller, wenn man sich erstmal oder noch stärker als bisher auf Standards und auf Schnittstellen einigt und dann können dort unterschiedliche Komponenten andocken. Das hat auch den Vorteil, dass man dann eine stärkere Marktdynamik hinbekommt, nämlich wenn einheitliche Schnittstellen bestehen, gerade auch was die Online-Dienste angeht, dann kann auch mal ein Startup schnell eine Lösung bauen. Gerade in der Corona-Krise, denke ich, hätten wir in dem Bereich viel mehr gesehen, wenn es da eine klare Grenze geben würde, eine klare Schnittstelle, wo alle wissen, okay, wenn ich folgende Daten in folgendem Format über folgendes Protokoll da reinspeise und mich sauber authentifiziere, dann kann ich einen Dienst zu Corona-Schnellhilfen anbieten. Dann wären da sicher Lösungen entstanden. Diese Schnittstellen sind aber nicht immer standardisiert. Und wenn sie standardisiert sind, sind diese Standards nicht öffentlich. Oder wenn sie öffentlich sind, sind sie schwer zu finden und zu verstehen. Und all diese Hürden führen dazu, dass hier weniger Lösungen entstehen und aus meiner Sicht das Ganze auch irgendwie komplizierter und langwieriger ist, als es notwendig wäre. Ja, ich hatte ja vor einiger Zeit, weil du gerade Startups gesagt hast, ein Gespräch mit Politea, die Datenvisualisierung machen und die Daten aus den Fachverfahren rausholen. Und die haben tatsächlich bei jeder Kommune, egal wie groß oder wie klein die ist, haben die erstmal das Problem, dass die jedes Fachverfahren neu anbinden müssen und sich neuer Infrastruktur stellen müssen, was natürlich das Ganze massiv behindert. Und ich glaube, wenn es offene und vor allen Dingen veröffentlichte Standards oder überhaupt Schnittstellen gäbe, wären wir alle einen ganzen Schritt schneller. Genau. Und auch hier, es tut sich was. Ich denke, wir werden da in den nächsten Monaten und Jahren Bewegung sehen in die Richtung. Wir werden mehr Veröffentlichungen sehen und auch einfachere Möglichkeiten, Hilfestellungen und vieles weitere mehr. Aber aktuell muss man sagen, ist es als Dienstleister, IT-Dienstleister, als Softwareentwicklungsunternehmen, die nicht schon seit Jahrzehnten in der öffentlichen Verwaltung unterwegs sind, extrem schwer in diesen Markt reinzukommen. Gut, wie gesagt, das Thema offen und souverän kommt demnächst ja auch im Podcast. Vielleicht fassen wir jetzt nochmal zusammen und ziehen mal ein Fazit. Wie es ausschaut jetzt mit dem OZG hier in Deutschland? Ja, ich versuche das mal. Also zunächst würde ich sagen, es ist einfach vieles noch unklar oder vieles nicht klar und dementsprechend ist es schwer, ein sehr umfangreiches Fazit zu ziehen. Und hier wäre einfach notwendig, dass noch viel mehr Informationen zugänglich wären, dann könnte man sich auch ein besseres Bild darüber machen, wie weit denn die OZG-Umsetzung aktuell ist. Dann ist es so, dass zwar gewisse Dinge schon berichtet werden, dass gewisse Erfolgsmeldungen da sind, aber dass nicht immer nachvollziehbar ist, woher das jetzt kommt oder was das genau bedeutet. Auch hier, denke ich, wäre es gut, wenn Informationen noch früher zur Verfügung stehen würden, bedeutet aber auch hier, dass man eben schwerer beurteilen kann. Sind wir jetzt schon kurz davor, alles zu haben, nur weiß es noch keiner, weil es im Hintergrund passiert, oder ist es so, wie es aktuell tendenziell aussieht, nämlich dass noch viel Arbeit zu tun ist und es eher schwierig wird, bis 2022 wirklich alle Leistungen online zu bekommen. Und dann ist noch so ein Thema, dass ich hier mit einbringen würde, dass vielleicht 2022 tatsächlich alle Leistungen online zugänglich sein könnten, nach Definition Reifegrad 3. Aber dass das ja nicht unbedingt heißt, dass alle Leistungen wirklich nutzerfreundlich zur Verfügung stehen, auch wenn das immer überall draufsteht, weil wir weiterhin sehr viele Portale haben könnten, und dementsprechend keinen echten One-Stop-Shop, also ein Stop, eine Webseite und da kann ich alles erledigen. Und wir haben auch weiterhin nur Anträge, wir haben schon drüber gesprochen. Was ist denn, wenn ich vielleicht doch mal Richtung Chatbots gehen möchte oder andere Formen der Kommunikation? Es ist auch nicht vorgesehen aktuell, dass es eine Kommunikation in zwei Wege gibt, in zwei Richtungen. Also es geht immer nur darum, dass ich meinen Antrag digital reinbekomme, aber es ist in allermeisten Fällen bisher noch nicht vorgesehen, dass wieder was zurückkommt, zum Beispiel eine Nachfrage oder eine Nachforderung von Dokumenten, geschweige denn der Bescheid, der dann am Ende rauskommt. All das findet noch analog statt und dementsprechend ist das Fazit an der Stelle, man weiß nicht genau, wie es aussieht, tendenziell sieht es noch nicht so gut aus und vor allem, selbst wenn es irgendwie funktionieren würde, ist jetzt die Digitalisierung der Verwaltung ja noch weit davon entfernt, zu den Vorbildern in anderen europäischen Ländern aufzuschließen, die man gerne zitiert, sei es jetzt Estland, Dänemark, Niederlande, aber auch Italien, Frankreich, Spanien. Da will man eigentlich hin und aktuell beschäftigt man sich sehr stark mit irgendwelchen OZG-Details, die vielleicht gar nicht die entscheidende Verbesserung bringen, die man haben möchte. Genau, also ich möchte noch eins dazufügen, weil du hast sehr umfassend zusammengefasst. Wir beschäftigen uns derzeit mit dem Beantragungsprozess, mit mehr nicht. Das heißt noch lange nicht, dass auch die Verwaltung digitalisiert ist. Reifegrad 3 kann bedeuten, dass ich es online beantrage, hinten ein PDF rauskommt, der Sachbearbeiter sich das ausdruckt und dann händisch bearbeitet. Das wäre trotzdem eine Erfüllung des OZGs und Reifegrad 3 und das hat mit Digitalisierung nichts zu tun. Das ist zwar schön für den Bürger, aber nicht für die Verwaltung. Ja. Stellt sich die Frage, was könnte sich ändern? Was würde helfen? Und da sind wir, denke ich, wieder bei der Offenheit, also den Prozess zu öffnen, würde sicherlich in vielerlei Hinsicht helfen. Ich möchte ein Beispiel bringen. Aktuell, wir haben ja Tausende von Kommunen in Deutschland und die haben alle mehr oder weniger dieselben Leistungen. Aktuell werden aber trotzdem die ganzen OZG-Ergebnisse von einzelnen Arbeitsgruppen, von wenigen Menschen in den Landesministerien und den Bundesministerien beziehungsweise von denen engagierten Beraterinnen entwickelt. Das heißt, es sind wenige hundert Menschen in Deutschland, die tatsächlich die eigentliche Arbeit leisten. Zur gleichen Zeit befinden sich in den Tausenden von Kommunen Menschen, die das Fachwissen haben, die sich mit diesen Prozessen, mit diesen Datenfeldern auskennen und die überhaupt nicht eingebunden sind in den kompletten Prozess, in die komplette OZG-Umsetzung. Und das ist einfach ineffizient, aber es ist auch deshalb schade, weil man das Know-how, das eigentlich vorhanden ist, nicht nutzt. Und wer sagt denn, dass die Personen, die da in den Ministerien arbeiten oder von denen engagiert wurden, immer die beste Lösung finden? Vielleicht sollte man da noch stärker auf das Know-how, auf das Wissen der Crowd gehen und sich dort die noch innovativeren Ideen holen, weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass so eine Öffnung durchaus nicht nur mit Effizienz, sondern auch mit Skalierung und Beschleunigung, sondern auch mit höherer Innovation einhergehen würde. Genau, da möchte ich abschließend sagen, hört auf die Verwaltung, auf die Sachbearbeiterin und holt die mit ran, weil die wissen ganz genau, wie so ein Prozess tatsächlich abläuft. Genau, und umgekehrt ist es so, wenn dann aus dem Ministerium ein Prozess kommt, der bis aufs Komma genau die gesetzliche Lage abdeckt, heißt es immer noch nicht, dass er denn in der Praxis funktioniert. Und wenn dann hier also nochmal ein Feedback-Loop, und zwar ganz, ganz am Ende nach Zertifizierung mit Gold und allem, nochmal der Feedback-Loop kommt, dass es aber eigentlich in der Praxis ganz anders läuft und man wieder alles aufrollen muss, dann hat man viel Zeit verloren. Genau. Peter, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und ich denke, wir beide hören und sehen uns öfter. Ja, aktuell vielleicht eher digital, aber bestimmt. Genau. Dann möchte ich mich auch bei den ganzen Zuhörern verabschieden. eine Produktion vom Podcast Funkhaus.